sich Maus, tritt es bei ihm aus, zeigt er die Faust. Er ist schon bekannt dafür, dass er gerne haut, und man weiß genau, wen er trifft, der steht nicht mehr auf. Und so ist es im Club geschehen, dort bekam er Streit wegen einem Zahn, und er führte sich auf wie Genghis Khan. Und der Bruder Alkohol tat ihm dabei gar nicht wohl, er hat nicht mehr gewusst, was er da tat. Und in seinen Gedanken ein. Denn auf Schläger stehen sie nicht.